Wie ich schon sagte, manchmal lief es ziemlich merkwürdig bei uns. Man wusste eben nie, was passieren würde. Oder wann. Ich hatte zu viel getan, um noch aufzuhören. Und zu viel getan, um noch weiterzumachen. Ich schätze, am Ende holt einen doch alles ein. Mein Großvater fragte mich, ob es mir egal ist, ob ich lebe oder ob ich sterbe.